no, I don't believe it. Oh yes, oh yes, oh yes. Zum zigsten Male findet sie statt, die Christopher Street Demo. Am Sonnabend, den 27. Juni, geht's los. Vom Savini-Platz um 11 Uhr. Eldoradio ist dabei. Oh no, I don't believe it. Am Abend geht's weiter. Große CSD-Fete. In der TU-Mensa Hardenbergstraße ab 20 Uhr. Eldoradio ist dabei. Oh no, I don't believe it. Doch damit nicht genug. Am Sonntag, dem 28. Juni, ab 18.30 Uhr aus dem Tempodrom. Eldoradio Total. The Day After CSD. Große Radiofete mit internationalen Stars und uns. Innerhalb der Radio 100 Glasnost-Woche. Live im und aus dem kleinen Zelt, Eldoradio verlängert den schwulen und lesbischen Feiertag. Live-Übertragung auf Radio 100 für die CSD-Fetengeschädigten von 19 bis 21 Uhr und danach 2 Stunden Eldoradio aus dem Studio. Also, 3 Termine im Kopf behalten. Am Sonnabend, den 27. um 11 Uhr Demo vom Savini-Platz, um 20 Uhr Fete in der TU-Mensa und am Sonntag, dem 28. Juni ab 18.30 Uhr Eldoradio Total aus dem Tempodrom.